Einige Worte zur Marby-Runenbücherei. Die Marby-Runenbücherei hat nicht nur ein einzigartiges Gepräge und ist nicht nur als einzigartige Bücherei gedacht, sondern hat auch in ihrem ersten einleitenden Doppelbande den Beweis erbracht, dass sie mehr ist, besonders in Hinsicht auf ihren Inhalt. Der erste Doppelband der Marby-Runenbücherei kam im Juni 1931 heraus. Mit diesem ersten Doppelbande erregte Plan und Inhalt der Marby-Runenbücher größtes Aufsehen und allseitige große Begeisterung unter den Guten im Lande. Der erste Doppelband der Marby-Runenbücherei gab erstmals in ausführlicher Behandlung der Welt Kenntnis von dem Vorhandensein und den Grundlagen der Runenübungen und des Systems der germanischen Runengymnastik, wie ich sie vor 20 Jahren entdeckte und insgeheim ausbaute und erprobte. Diese Entdecker- und Forscher- und Gestaltertätigkeit über mehr wie zwei Jahrzehnte, seit 1911, die auch veranlasste, dass ich trotz vorausgesehenem materiellen Schadens einen nun schon 4 Jahre dauernden Studienaufenthalt in Schweden und anderen Ländern auf mich nahm und also in dieser Zeit mit kurzen Zwischenräumen meinem Verlag in Stuttgart fernbleiben musste, war als das freudige Opfer gedacht, das ich der Befreiungsbewegung der Germanen in allen Ländern zu bringen mich gelobte. Meine mehr wie 20-jährigen runenwissenschaftlichen Studien gaben mir schon im Beginn den wichtigsten Aufschluss über das Wesen der Runen dahin, dass ihr Hauptwert darin besteht, dass sie Übungszeichen einer Gymnastik sind, die dem Menschen das Kräftemeer des Himmels und der Erde aufschließen sollen. Die Runen als Vorbilder einer Entwicklungsmethode. Wer von all den klugen und überklugen und großsprechenden Okkultisten, Ariern und Meistern ist auf den Gedanken gekommen? Vom Jahre 1922 ab versuchte ich nun der Öffentlichkeit erst einmal in einem kleinen Kreis das Runenwissen zu geben. Ich ließ gemeinsam Runenübungen machen. Weihnachten 1924 wurde mein Runenspiel »Das Erwachen im Walde« in Stuttgart aufgeführt. Das Resultat war ein unterirdischer Kampf gegen mich. Geheimbünde mit idealem Schild und Namen verhießen Judaslohn an Hinz und Kunz. Es hat nichts genützt. Wer mich kannte, wusste, dass ich nichts zu fürchten hatte, nichts zu fürchten habe und hielt treu zu mir. Doch der Kampf gegen Schlamm und Unflat brachte eine Lehre. Diese Lehre lautet: Alles, was ich als christlich, alles, was ich als human, alles, was ich als okkult, alles, was ich als menschlich, alles, was ich als fromm brüstet, wird mindestens angeführt von den widerlichsten Vertretern des Prinzips der Gemeinheit. Und Runenreife ist eine Stufe der Entwicklung. Darum begann ich in großen öffentlichen Vorträgen. Es galt die wenigen, die fast runenreifen, geistig zu klären, damit sie an sich weiterarbeiten. Dabei musste ich, um zu locken, Vorträge über Liebe und Ehe, Menschenkenntnis, Astrologie, über Nietzsche, über die Edda und so weiter halten, aber ich baute auf den germanischen Runen auf als Raumzeichen, als Zeichen kosmoelektrischer Werte. Ich machte sogar öffentlich vor dem Lichtbildschirm Runenübungen, aber mit wenigen Ausnahmen, das liebe Publikum war zu dumm. Ein hartes Wort, ja, aber ein wahres Wort. Die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen konnten ja nichts dazu. Denn sie waren, wie wir alle ja, von den christlichen, den humanen, den menschlichen, den okkulten, den frommen Leithammeln verdummt. Mit Ausnahmen, versteht sich. Und die Schulwissenschaft war noch nicht so weit. Ich musste den Wissenschaftlern die Probleme als Angelbissen hinwerfen. Da war in einer süddeutschen Stadt ein alter, aber in sich klarer General. Er hörte meinen Vortrag über Astrologie und Runenkunde, der Weg zur Einweihung. Ich sprach im Saal der Loge im öffentlichen Lichtbildervortrag. Dieses Gebäude steht ausgerechnet auf einem alten Judenfriedhof. Am Morgen nach dem Vortrag kommt die Frau des Generals zu mir. Die alte Dame ist ganz bestürzt. »Was haben Sie bloß mit meinem Mann gemacht, Herr Marby? Er ist nun so alt geworden und hat immer an alles, was der Pfarrer sagt, geglaubt. Und nun sagt er gestern Abend zu mir, mein ganzes Leben lang haben sie mich belogen und betrogen. Gestohlen haben sie mir das Leben. Gott sei gedankt, dass ich noch von Herrn Marby die Wahrheit gehört habe, bevor ich in die Grube fahre. Aber was würde ich darum geben, was hätte ich tun können für Deutschland und alle, die es wert sind, wenn ich das in meiner Jugend gehört hätte? Herr Marby, mein Mann war immer so ein frommer Mensch. Meine Antwort, ja, das war er und das ist er und das bleibt er. Nur die wahrhaft Frommen, nur die im Kern Gesunden, die Ehrlichen, sprechen so wie ihr Mann. Seien Sie froh, er ist gerettet, er wächst. Er wird nicht den Tod sehen. Und ich, Herr Marby? Lassen Sie sich nun von Ihrem Manne führen. Ihr beide gehört zueinander. Hindern Sie ihn nicht. Schließen Sie sich ihn an. Er ist gesund. Dieses Gespräch in einem süddeutschen Hotelzimmer war nicht das einzige dieser Art. Aber diese Erfolge mussten gerecht werden. Wer stand eigentlich auf meiner Seite? Die Behörden überall. Gegen mich war nichts zu wollen. Schonungslos zog ich den Gesandten die Maske ab, aber mit lächelndem Gesicht und nützlichen guten Worten. Aber die Netze der Nationalen, Demokraten, Sozialen, Christlichen waren fein gesponnen. Mindestens brachten sie materiellen Schaden. 4 Vorträge in Immenstadt und Heilbronn brachten alleine einen Verlust von 1.400 Mark. Das war nicht in der Inflationszeit, sondern 1925. In Göppingen saß ich einmal ebenfalls ganz auf dem Trockenen. Ein wenig hatte da auch ein frommer Okkultist und humaner Besitzer eines Göppinger Blättchens mitgeholfen als getränkte, okkulte Lokalgröße.